zerriebenes Cannabis. Etwas zerriebenes Cannabis. Etwas zerriebenes Cannabis. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. den Eiern, wenn ihr drin steckt. Zimmer voller bewaffneter Typen kommst und so ruhig bleibst, als hättest du Eiswasser in den Adern. Und wenn du nachdenkst, nicht nur reagierst, wirst du immer im Vorteil sein. Glaub mir, die meisten, die eine Waffe ziehen, wollen gar keinen töten. Sie zielen nicht mal. Sie halten drauf, ziehen am Abzug und drehen sich weg. Das liegt daran, dass das Töten jeder menschlichen Reaktion widerspricht. Aber wenn die Luft dick wird und die Kacke wirklich am Dampfen ist und du es mit einem Haufen Gegner zu tun hast, läuft es im Endeffekt alles darauf hinaus. Das Wesentliche ist der eigene Elan. Es muss allen gleichgültig sein. Alter spielt keine Rolle, Zahlen auch nicht. Du bringst sie einfach um. Du bringst sie einfach um. Du bringst sie einfach um.